Hey, Digga, Social Media? Facebook? Was ist denn mit Facebook? Was wollt ihr alle mit Facebook? Holt euch mal TikTok oder Instagram. Video ruck, Digga! Bist du Streamer? Bist du auf Twitch, auf YouTube oder hostest du dich selber? Schreib das mal in die Kommentare. Social Media ist schon geil, Digga. Und jetzt dreh die Mucke auf. Dieser Song, Digga, steht unter der Creative Commons Lizenz. Also teil mich. Digga, du hast die Musik zu leise, die muss viel lauter. Zeige über den Social Web, dass du, Digga, die Musik zu leise hast. Und darum ist der Song jetzt zu Ende, Digga. Ciao.